schweben, leicht durch Weltall ziehen. Für jeden, der sie so sieht, ist sie das Paradies. Das Paradies inmitten unendlicher Räume. Das Paradies, wovon Menschen träumen, voller Wunder, voll des Lebens für uns. Sieh die Erde schweben, noch von Gottes Berührung treibt sie ihrer Bestimmung entgegen. Sie steigt hinauf bis an den Rand der Welt, wo einst ihr Schöpfer für sie wohnt. Staunen mit leuchtenden Augen, wie sie aufsteigt zu den Sternen in den Himmel. Schweben, uns hat sie vergeben, dass wir ihre Respekt vor ihr nicht hatten, seit Gott war für uns gestorben. Sie steigt hinauf bis an den Rand der Welt, wo sich der Himmel für sie öffnet. Ihre Wunder voll des Lebens.